Erster Gott spricht. Sein Wort ist gegen Hadrach und Damaskus. Gott sieht alle Menschen und alle Stämme Israels. Zweiter Gott spricht auch gegen Hamat. Es ist neben Hadrach. Er spricht auch gegen Tyrus und Sidon. Diese Städte waren sehr klug. Drittes Tyrus baute eine starke Mauer. Die Stadt hatte sehr viel Silber und Gold. Es war so viel wie Staub auf der Straße. Vierter, der Herr wird Tyrus erobern. Er wird die Mauer ins Meer werfen. Die Stadt wird im Feuer brennen. Fünfter, Askalon wird das sehen und Angst haben. Gaza wird sich vor Angst winden. Ekron wird auch Angst haben, denn ihre Hoffnung ist weg. Der König von Gaza wird gehen. Niemand wird mehr in Askalon wohnen. Sechster, fremde Leute werden in Asdod wohnen. Ich mache den Stolz der Philister kaputt. Siebter, ich nehme ihnen das unreine Essen weg. Sie werden dann für unseren Gott leben. Sie werden wie wichtige Leute in Juda sein. Die Leute von Ekron werden wie die Jebusiter sein. Achter, ich werde meinen Tempel beschützen. Ich passe auf, dass niemand kommt und geht. Kein böser Herrscher wird sie mehr quälen. Ich sehe jetzt alles genau. Neunter, freue dich sehr, Jerusalem. Dein König kommt zu dir. Er ist gut und er siegt. Er ist bescheiden. Er reitet auf einem Esel, einem jungen Esel. Zehnter, er wird die Kriegswagen und Pferde entfernen. Die Kriegsbogen werden auch weg sein. Er wird den Völkern Frieden bringen. Er wird über die ganze Erde herrschen. Elfter, ich habe einen Bund mit dir gemacht. Ich habe ihn mit Blut bestätigt. Darum befreie ich deine Gefangenen aus der trockenen Grube. Zwölfter, kehrt zurück in eure sichere Stadt. Ihr Gefangenen, habt Hoffnung. Heute sage ich es laut, ich gebe euch doppelt so viel zurück. Dreizehnter, ich mache Juda stark wie einen Bogen. Ich fülle Ephraim mit Pfeilen. Ich mache deine Söhne stark. Sie kämpfen gegen die Söhne Javans. Ich mache dich zu einem starken Kämpfer. Vierzehnter, Gott wird ihnen erscheinen. Sein Pfeil wird schnell wie ein Blitz sein. Der Herr Gott wird die Trompete blasen. Er wird mit starken Winden kommen. Fünfzehnter, der Herr der Heere wird sie schützen. Sie werden gewinnen und die Steine zertreten. Sie werden ihre Feinde besiegen. Es wird viel Blut fließen, wie Wein. Sechzehnter, Gott, ihr Heer, wird ihnen helfen. Er wird ihnen den Sieg geben. Sie sind wie seine Herde. Sie sind wie schöne Steine auf seinem Land. Siebzehnter, wie schön ist Gott. Wie herrlich ist er. Es wird viel Getreide geben. Es wird viel Wein geben. Junge Männer und Frauen werden stark sein.